Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Fascinating thoughts, huh, that the angels would love to understand, see, experience what you experience, but they can't. Faszinierende Gedanken, dass die Engel liebend gerne verstehen, sehen und erleben würden, was du erlebst, aber sie können es nicht. In fact, the Bible says they would love to get just a glimpse of it. They can't even get a glimpse of it. In der Bibel steht sogar, dass sie gerne nur einen flüchtigen Blick drauf werfen würden, aber sie können nicht einmal einen flüchtigen Blick drauf werfen. I mean, these are really, really, really strong words. Das sind wirklich sehr, sehr starke Worte. Now, look as the Apostle Peter continues to teach us in verse 13. Der Apostel Petrus lehrt uns in Vers 13 weiter. So then, prepare your hearts and minds for action. So bereitet nun eure Herzen und euren Verstand zum Handeln vor. You know, there is something fascinating about Christianity. Das Christentum hat etwas Faszinierendes an sich. And let me be as clear as I possibly can. Ich drücke es so deutlich wie möglich aus. Every single biblical truth without application and response doesn't make sense. Jede einzelne biblische Wahrheit ohne Umsetzung und Antwort darauf macht keinen Sinn. Do you know, some years ago I discovered a verse about grace that I've never seen before. Vor einigen Jahren habe ich einen Vers über Gnade entdeckt, den ich noch nie zuvor gesehen habe. It's something that I think, if I remember right, Daniel also fell in love with. Wenn ich mich recht erinnere, hat sich auch Daniel in ihn verliebt. When Titus said that the grace of God appeared to all men to teach them to live godly lives. Titus sagt, dass die Gnade Gottes allen Menschen erschienen ist, um sie zu lehren, ein gottgefälliges Leben zu führen. And here, after Peter teaches us the wonderful mystery of salvation. Und hier, nachdem Petrus uns das wunderbare Geheimnis der Errettung erläutert, the grace that angels would love to experience but can't. Diese Gnade, die die Engel gerne erleben würden, aber nicht können. The most logical response would be, so now do something about it. Die logischste Antwort darauf wäre, nun mach etwas damit. You know, somebody who doesn't change his life once he experienced salvation, I have some very serious questions about that. Es wirft bei mir ernste Fragen auf, wenn jemand, nachdem er die Errettung erfahren hat, sein Leben nicht ändert. Now, I kind of understand. Ich verstehe das irgendwie. But only kind of. Aber nur irgendwie. I kind of understand that people react because of how terrible religion has been. Ich verstehe irgendwie, dass die Leute reagieren, weil die Religion so schrecklich war. And I was raised kind of religious, and this is not an accusation. Ich bin ziemlich religiös aufgewachsen und das ist kein Vorwurf. My father is a very godly man that I respect a lot. Mein Vater ist ein sehr gottesfürchtiger Mann, den ich sehr respektiere. And he always had a true deep heart and love for God as far as I can remember. Soweit ich mich erinnern kann, hatte er immer ein wirklich aufrichtiges Herz und eine große Liebe zu Gott. But you know, none of us, we understood those things that we understand today. Doch keiner von uns verstand die Dinge, die wir heute verstehen. So, you know, in my whole upbringing, there was a lot of an image of an angry God, that you had to earn everything from God. Meine ganze Erziehung war geprägt von der Vorstellung eines zornigen Gottes, von einem Gott, bei dem man sich alles verdienen muss. So everything had to be worked for and earned. Man musste sich alles erarbeiten und verdienen. So from that sense, I kind of understand that people react now towards religion. Daher verstehe ich irgendwie, wie die Menschen heute auf die Religion reagieren. Because Christian life is hard. Denn das christliche Leben ist hart. You have to pray so hard to convince God to do something. Du musst so viel beten, um Gott zu überzeugen, etwas zu tun. You have to fast a long periods of time to move the hand of God. Du musst eine lange Zeit fasten, um die Hand Gottes zu bewegen. It's almost impossible to please God. Es ist fast unmöglich, Gott zu gefallen. So I understand all of this wrong religious stuff. It's been very bad. Ich verstehe, dass all dieses falsche religiöse Zeug sehr schlecht ist. And kind of I understand that people now, they want to react and say, I don't want anything anymore with this. Und irgendwie verstehe ich, dass die Leute jetzt reagieren wollen und sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben. But look, that's the wrong attitude. Doch das ist die falsche Einstellung. How? This is very hard for me. Wie? Das ist sehr schwer für mich. How can you understand the huge sacrifice it cost Jesus and then not have actions and not change? Wie kann man das große Opfer, das Jesus gebracht hat, verstehen und dann nicht handeln und sich nicht verändern? How can Jesus have paid such a high price and we think, thank you for the salvation, now I live my own selfish life? Wie kann Jesus einen so hohen Preis bezahlt haben und wir sagen, danke für die Rettung, jetzt lebe ich mein eigenes egoistisches Leben? How? Wie kann das sein? Either we have not understood anything of the glorious gospel. Entweder haben wir nichts von dem herrlichen Evangelium verstanden. Or we are literally and on purpose defying the cross. Oder wir widersetzen uns tatsächlich und absichtlich dem Kreuz. I really don't see any other way. Ich habe keine andere Antwort darauf. Once you understand the mystery, the glory, the suffering of Jesus, what other response is there than to prepare your hearts and minds for action? Wenn du erst einmal das Geheimnis, die Herrlichkeit und das Leiden Jesu verstanden hast, welche andere Antwort gibt es denn, als dein Herz und deinen Verstand auf das Handeln vorzubereiten? Listen to me, Jesus did not die so that you can be happy. Jesus ist nicht gestorben, damit du glücklich bist. He died so you can be saved out of a complete destroyed life of sin and be moved into an intimate relationship with him. Er ist gestorben, damit du aus einem völlig zerstörten, sündigen Leben gerettet und in eine innige Beziehung zu ihm gebracht werden kannst. So of course Peter, he really doesn't have any choice after he talks about the glorious gospel. Deshalb hat Petrus natürlich keine andere Wahl, nachdem er über das herrliche Evangelium gesprochen hat. He has to say, guys, prepare your hearts for minds and action. Come on, get on with it, give a response. Er muss sagen, Leute, bereitet eure Herzen und euren Verstand auf das Handeln vor. Kommt schon, legt los, reagiert darauf. I tell you, I will never forget the moment when 2 Corinthians 5 Verse 15 became a revelation to me. Ich werde nie den Moment vergessen, als 2. Korinther 5, Vers 15 zu einer Offenbarung für mich wurde. One died for everybody. Einer ist für alle gestorben. So that those who now live, damit die jetzt leben, no longer live for themselves, nicht mehr für sich selbst leben, but for him who died for them, sondern für den, der für sie gestorben ist. My dear friend, if you truly have been saved through the glorious gospel, mein lieber Freund, wenn du wirklich durch das herrliche Evangelium gerettet worden bist, you need to constantly every day prepare your heart for mind and actions. Musst du dein Herz und deinen Verstand jeden Tag aufs Neue auf das Handeln vorbereiten. Do you know, so many people think they call me a radical Christian, which I don't think I am. Viele Leute nennen mich einen radikalen Christen, aber ich denke nicht, dass ich einer bin. I think I'm not even maybe a normal Christian. I don't know. It's hard to judge. Ich denke, ich bin nicht einmal ein normaler Christ. Es ist schwer, das zu beurteilen. But I tell you what kind of Christian I am. Ich sage dir, welche Art Christ ich bin. He who has been forgiven much loves much. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. How can I not have a heart of mind and action when the glorious salvation was brought to me for free? Wie kann ich nicht mit Herz und Verstand bei der Sache sein, wenn mir die herrliche Rettung umsonst gebracht wurde? Prepare your heart, my dear friend. Bereite dein Herz vor, mein lieber Freund. That's the only life that is truly satisfying. Das ist das einzige Leben, das wirklich befriedigend ist. See you tomorrow. Bis morgen.